Der blinde Knabe. O ihr Tage meiner Kindheit, nun dahin auf immerdar, da die Seele noch in Blindheit, noch voll Licht das Auge war. Meine Blicke ließ ich schweifen, jedem frei ins Angesicht. Glauben galt mir für Begreifen, und Gedanken kannte ich nicht. Ich begann jedoch zu sinnen und zu grübeln hin und her, und in meiner Seele drinnen schwoll ein wild empörtes Meer. Meine Blicke senkt ich nieder, schaute tief in mich hinein und erhob sie nimmer wieder zu dem goldenen Sonnenschein. Musst ich doch die Welt verachten, die mir Gottes Garten schien, denn die Guten lässt er schmachten und die Bösen preisen ihn. Freud und Lust und Ruh vergehen, o wie wohl war einst dem Kind. Meine Seele hat gesehen, meine Augen wurden blind.